Упражнение 10, страница 85. In der Kröpeliner Straße. Dieter und Jutta verbringen ihren Urlaub in Rostock. Seit 5 Tagen wohnen sie im Hotel Warnow. Sie haben die Stadt gut besichtigt. Sowohl das alte Stadtzentrum als auch die neuen Wohngebiete gefallen ihnen sehr gut. Morgen werden sie die Stadt Rostock verlassen und nach Wismar fahren. Heute wollen sie in Rostock etwas kaufen. Vor allem müssen sie ein Geschenk für Juttas Schwester Ingrid kaufen, die bald ihr Abitur macht. Die Eheleute gehen durch die Kröpeliner Straße. Das ist eine bunte und schöne Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt. Hier sind viele Läden. Jutta will einen schönen Kleiderstoff für Ingrid kaufen. Am Laden Stoffe, sagt Dieter. Wähle einen Stoff für Ingrid allein. Ich werde ins Schreibwarengeschäft gehen, denn ich kann dir hier wenig helfen. Mein Füller ist kaputt. Ich brauche einen neuen Füller. In 10 Minuten werden wir uns hier im Laden Stoffe treffen. Jutta ist einverstanden. Sie geht in den Laden hinein. Hier gibt es eine große Auswahl von Stoffen. Was wünschen Sie bitte? Fragt der Verkäufer. Ich möchte einen Kleiderstoff für ein junges Mädchen kaufen, sagt Jutta. Für ein Sommerkleid? Ja, ich möchte einen leichten Stoff für ein Sommerkleid. Der Verkäufer zeigt der Kundin einige Stoffe. Der Stoff in Rosa gefällt Jutta besonders gut. Sie sagt, der Stoff in Rosa ist schön, aber diese Farbe steht einer Brünetten besser. Das Mädchen, für das ich einen Stoff wählen möchte, ist blond. Der feine Stoff in Hellblau ist meiner Meinung nach noch schöner, sagt der Verkäufer. Diese Farbe wird dem blonden Mädchen am besten stehen. Der Stoff gefällt Jutta. Blau hat Ingrid sehr gern, meint sie. Was kostet der Stoff? Fragt Jutta. 18 Mark. Der Stoff ist billig. Wie viel nimmt man für ein Sommerkleid Größe 82? 2 Meter. Gut, ich nehme den Stoff. Jutta zahlt an der Kasse und bekommt den Einkauf an der Warenausgabe. Da kommt Dieter. Er hat sich im Schreibwarengeschäft einen Füller gekauft. Jutta und Dieter gehen dann in den Porzellanladen. Zur Erinnerung an die schöne Stadt Rostock kaufen Sie hier ein hübsches und preiswertes Kaffeeservice. Ich möchte jetzt eine Tasse Kaffee trinken, sagt Jutta. Vielleicht gehen wir schon zum Mittagessen, fragt Dieter. Jutta und Dieter kehren ins Hotelzimmer zurück. Nach einigen Minuten steigen sie hinunter. Das Restaurant liegt im Erdgeschoss. An einem Tisch in der Ecke finden sie 2 freie Plätze. Entschuldigen Sie, sind diese Plätze noch frei? Fragt Dieter. Ja, bitte. Die Eheleute nehmen Platz und wählen die Speisen. Sie bestellen 2x Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gemüse, Bier und Fruchteis. Das Essen schmeckt ihnen gut.